meine Brüder, in der Wüste der Seele, wo das Schweigen lauter widerhallt als das Getöse der Welt, sind wir zu einer heiligen Begegnung mit dem Allerhöchsten berufen. Fasten bedeutet nicht nur, auf Nahrung zu verzichten, sondern alles loszulassen, was uns von der Gegenwart Gottes trennt. An diesem Ort völliger Hingabe öffnen sich die Himmel und Wunder werden Wirklichkeit. Wenn wir fasten, versuchen wir nicht, Gottes Hand zu bewegen, sondern unser Herz mit seinem in Einklang zu bringen. Es ist eine Zeit der Selbstprüfung, in der wir unsere völlige Abhängigkeit vom Herrn erkennen. Wie es geschrieben steht, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch zur rechten Zeit erhöhe. 1. Petrus 5,6. Das Fasten führt uns an diesen Ort der Demut, an dem wir erkennen, dass wir ohne ihn nichts tun können. Mitten im Verzicht findet der Heilige Geist Raum, tief in uns zu wirken. Er zeigt uns Bereiche, die verändert werden müssen, stärkt unseren Glauben und befähigt uns, nach dem göttlichen Willen zu leben. In diesem Prozess erleben wir wahre innere Erweckung. Fasten ist auch ein Ausdruck des Glaubens. Wenn wir auf körperliche Nahrung verzichten, zeigen wir, dass unser Vertrauen darauf ruht, dass Gott unser Versorger ist. Wie Jesus sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Matthäus 4,4. Diese Abhängigkeit bringt uns näher an das Herz des Vaters. Während des Fastens sind wir eingeladen, in tiefere Gemeinschaft mit Gott zu treten. Es ist eine Zeit intensiven Gebets, der Meditation über das Wort und aufrichtiger Anbetung. Nein, diesem geheimen Raum hören wir die Stimme des Herrn klarer und empfangen Orientierung für unser Leben. Fasten bereitet uns auch auf geistliche Kämpfe vor. Es stärkt unseren Geist und kleidet uns mit der Waffenrüstung Gottes. Wie es geschrieben steht, diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten, Markus 9,29. Durch das Fasten überwinden wir die Mächte der Finsternis. Darüber hinaus macht uns das Fasten sensibler für die Bedürfnisse anderer. Wenn wir körperlichen Hunger spüren, werden wir mitfühlender gegenüber denen, die leiden. Das bewegt uns dazu, barmherzig zu handeln und Werkzeuge der Gerechtigkeit in dieser Welt zu sein. Fasten ist auch ein Akt der Weihe. Wenn wir eine Zeit beiseite legen, um Gott zu suchen, erklären wir, dass er die Priorität in unserem Leben ist. Diese Hingabe gefällt dem Herrn und zieht seine Gegenwart auf mächtige Weise an. In Momenten der Entscheidung hilft uns das Fasten, den Willen Gottes zu erkennen. Es klärt unseren Geist und schenkt uns Weisheit, den richtigen Weg zu wählen. Wie es geschrieben steht, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. Jakobus 1,5. Fasten ist auch eine Form der Zerknirschung. Es führt uns dazu, unsere Fehler zu erkennen und um göttliche Vergebung zu bitten. In diesem Prozess werden wir gereinigt und wiederhergestellt, um ein heiliges Leben zu führen. Wenn wir fasten, treten wir auch für andere ein. Wir bringen vor Gott die Nöte unserer Familien, Freunde und sogar ganzer Nationen. Diese Fürbitte bewegt das Herz des Vaters und bringt Veränderung. Das Fasten lehrt uns, vollkommen von Gott abhängig zu sein. Es erinnert uns daran, dass unsere Kräfte begrenzt sind, aber dass die Macht des Herrn unendlich ist. Diese Abhängigkeit führt uns zu einem Leben des Glaubens und des Vertrauens. Während des Fastens werden wir geistlich erneuert. Es ist, als würden wir einen neuen Atemzug erhalten, eine neue Leidenschaft für Gott und sein Werk. Diese Erneuerung befähigt uns, den göttlichen Zweck in unserem Leben zu erfüllen. Das Fasten bereitet uns auch darauf vor, Gottes Wunder zu empfangen. Wenn wir uns mit seinem Willen in Einklang bringen, schaffen wir Raum dafür, dass er Wunder unter uns wirkt. Wie es geschrieben steht, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unfassbare Dinge zeigen, die du nicht weißt. Jeremia 33,3. Fasten führt uns zu einer tieferen Intimität mit dem Herrn. An diesem Ort der Nähe erleben wir die bedingungslose Liebe Gottes und werden in sein Bild verwandelt. Diese Intimität ist das größte Wunder, das wir erfahren können. Etwas Tiefes geschieht in der Seele dessen, der sich entscheidet, aufrichtig das Angesicht Gottes zu suchen. Das Fasten, wenn es mit Ziel und Ehrfurcht geschieht, entzündet in uns eine Flamme, die den Geist wärmt und die Hoffnung weckt. Es geht nicht nur darum, auf Essen zu verzichten, sondern sich mit der göttlichen Gegenwart zu füllen. An diesem Ort der Hingabe spüren wir Gott näher, realer, vertrauter. Wie ein Vater, der sich seinem Kind nähert, kommt er mit offenen Armen, um zu empfangen, zu heilen und zu erneuern. In dieser gewählten Stille, wo die Welt fern erscheint und das Herz sich öffnet, hören wir die Stimme des Geistes klar und deutlich. Es ist kein Schrei, kein Lärm, es ist ein sanftes Flüstern, das sagt: Ich bin bei dir. Wenn wir auf den äußeren Lärm verzichten, machen wir Platz für den Klang der Ewigkeit. Jesaja schrieb: In der Stille und im Vertrauen liegt eure Stärke. Jesaja 30, 15. Diese Stärke kommt, wenn wir darauf vertrauen, dass Gott wirkt, auch wenn wir es nicht sehen. Viele erwarten sichtbare Wunder, sofortige Veränderungen, aber Gott wirkt zuerst im Unsichtbaren. Das Fasten zeigt uns das. Es zeigt, dass Gott unser Herz verändern will, bevor er die Umstände verändert. Die Verwandlung beginnt im Inneren. Wir spüren das, wenn uns mitten im Sturm ein unerklärlicher Friede umhüllt. Es ist nicht das Fehlen von Kampf, sondern die Gewissheit, dass der Herr für uns kämpft. Das erneuert unsere Kraft wie die des Adlers. Und dann beginnen wir, mit anderen Augen zu sehen. Was vorher unmöglich schien, beginnt möglich zu erscheinen. Der Glaube, der zuvor klein war wie ein Senfkorn, beginnt zu wachsen. Er blüht im Boden der Entsagung, des Gebets, des Wortes. Der Glaube aber ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Hebräer 11,1. Mit jedem Tag des Fastens schwindet ein Stück Unglaube und etwas Neues wird in uns geboren. Die Freude des Herrn beginnt, die leeren Räume der Seele zu füllen. Ein aufrichtiges Lächeln bricht hervor, ohne erkennbaren Grund. Und das, mein Bruder, meine Schwester, ist die Frucht einer Seele, die wiederhergestellt wird. Es ist wie ein Sonnenaufgang nach einer langen, dunklen Nacht. Es ist das Zeichen, dass sich etwas verändert. Zuerst in dir, dann um dich herum. Gott ehrt diejenigen, die ihn im Geist und in Wahrheit suchen. Das Fasten weckt auch Mitgefühl. Wenn du auf Nahrung verzichtest, beginnst du, den Wert der kleinen Dinge zu erkennen. Du erinnerst dich an die, die nichts haben. Dein Gebet verändert sich. Dein Herz wird weiter. Du spürst eine tiefere Liebe zu den Menschen. Das ist Gott, der deinen Charakter formt. Er bereitet dich darauf vor, eine Antwort im Leben anderer zu sein. Salz und Licht in einer Welt, die so sehr Hoffnung braucht. Die Gegenwart Gottes wird dir vertraut. Sie ist nicht mehr ein fernes Gefühl, sondern eine ständige Begleitung. Du sehnst dich danach, mit ihm allein zu sein. Das Gebet wird zur Freude, nicht zur Pflicht. Die Zeit mit Gott vergeht schnell, wie ein Gespräch mit einem alten Freund. Diese Intimität ist das wahre Wunder. Es gibt nichts Kostbareres, als beim Vater zu sein. Und mit der Zeit beginnst du zu erkennen, dass das Wunder, auf das du so sehr gewartet hast, bereits begonnen hat. Die Heilung, die du brauchtest, war vielleicht nicht für den Körper, sondern für die Seele. Die Tür, die du offen sehen wolltest, war vielleicht in deinem eigenen Herzen. Gott gibt uns, was wir brauchen, selbst wenn wir es nicht richtig ausdrücken können. Er versteht das tiefste Seufzen unseres Geistes. In diesem Raum der Hingabe werden die Verheißungen lebendig. Die Worte der Schrift springen uns ins Auge und nehmen Gestalt an. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm, er wird es fügen. Psalm 37, 5. Und er tut es. Er bewegt Himmel und Erde, um das zu erfüllen, was er versprochen hat. Er ehrt jede Träne, jedes Opfer, jedes Flehen, das im Verborgenen geschieht. Wenn du auf diesem Weg bleibst, wirst du sehen, wie das Unmögliche möglich wird. Du wirst die unsichtbare Berührung spüren, die heilt, die wiederherstellt, die befreit. Du wirst von einem Frieden besucht, der sich mit menschlichen Worten nicht beschreiben lässt. Und dann wirst du wissen, dass du nicht umsonst gefastet hast, nicht umsonst gebetet hast, dass Gott die ganze Zeit über für dich gewirkt hat. Wenn das Herz vor Gott zerbricht, geschieht etwas Kostbares. Die Gnade findet Raum, um zu wirken. Das Fasten führt uns an diesen Ort der Zerbrochenheit, an dem wir aufhören, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und anfangen, ganz vom Herrn abhängig zu sein. Dort beginnen die inneren Mauern zu fallen. Stolz, Angst, Bitterkeit. All das, was uns zuvor vom Willen Gottes getrennt hat, beginnt sich aufzulösen, wie Ton in den Händen des Töpfers. Der Herr beginnt dann, eine neue Version von uns zu formen, die Christus ähnlicher ist. Mit jedem Tag des Fastens spüren wir diese Verwandlung stärker. Der Geist wird gestärkt, das Fleisch verstummt und die Seele findet Ruhe. Es ist eine Leichtigkeit, die nicht aus den Umständen kommt, sondern aus der Gewissheit, dass wir im Zentrum von Gottes Willen stehen. Es ist, als wären wir mitten im Sturm und fühlten uns dennoch sicher im Boot, in dem Christus anwesend ist. Die Verheißung bleibt. Du bewahrst den in Frieden, dessen Sinn fest auf dich gerichtet ist. Jesaja 26,3. Dieser Friede ist ein Anker für schwierige Tage. Das Fasten führt uns dazu, unsere Prioritäten neu zu bewerten. Was zuvor wichtig schien, verliert im Licht der Ewigkeit seinen Glanz. Unsere Augen richten sich auf das, was wirklich zählt: die Gegenwart Gottes, die Liebe zum Nächsten, ein heiliges Leben. Es ist eine Zeit, in der wir das Überflüssige loslassen und das Wesentliche suchen. Das Herz lernt, sich am Einfachen zu erfreuen, Schönheit im Gehorsam zu finden. Das bringt Zufriedenheit, und Zufriedenheit ist die Tür zu einem erfüllten Leben. In diesem Prozess beginnt der Heilige Geist, tiefe Wahrheiten zu offenbaren. Er beleuchtet die Schrift auf neue Weise, bringt Überzeugung, Richtung, Trost. Verse, die früher gewöhnlich erschienen, leuchten jetzt als lebendige Verheißungen. Er erinnert uns: Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119,5. Wenn wir fasten, wandeln wir nicht mehr im Dunkeln, sondern werden von diesem unfehlbaren Licht geleitet. Während wir verwandelt werden, werden wir auch zu Fürbittern. Unsere Gebete drehen sich nicht mehr nur um uns selbst, sondern umfassen auch andere. Wir treten ein für Familien, für verlorene Seelen, für Nationen. Und diese Fürbitte ist kraftvoll, weil sie aus Gottes Herzen in uns geboren wird. Wenn wir uns entleeren, füllt er uns mit seinen Träumen, mit seinem Mitgefühl, mit seinem Willen. Und dann beten wir im Geist und nicht nur nach dem, was wir sehen. Das Fasten bringt Unterscheidungsvermögen. Es schärft unser geistliches Gehör, um die Stimme des Herrn inmitten der Stimmen der Welt zu erkennen. In Momenten der Entscheidung hilft uns das Fasten, abzuwarten, nicht impulsiv zu handeln, uns nicht von flüchtigen Gefühlen leiten zu lassen. Es lehrt uns, auf Gottes Zeit zu vertrauen, selbst wenn alles in uns Eile will. Und in diesem Warten reift er uns. Wie es geschrieben steht: Ich harrte des Herrn, und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Psalm 40,1. Wir lernen auch, mit Dankbarkeit zu leben. Wenn wir fasten, wird jede Segnung sichtbarer. Das Essen, das Zuhause, die Gesundheit, die Gemeinschaft mit den Geschwistern, all das bekommt einen süßeren Geschmack. Und Dankbarkeit öffnet den Weg für noch mehr von Gottes Gunst. Sie ist wie eine Tür, die sich zum Übernatürlichen weit öffnet. Eine dankbare Seele ist bereit, mehr zu empfangen. Die Freude wächst, die Hoffnung blüht und die Liebe wird sichtbar. Das Fasten weckt die Berufung. Oft ist es in dieser Zeit der Hingabe, dass wir den Herrn rufen hören, zu etwas Größerem. Es kann ein Dienst sein, eine Mission, ein neuer Glaubensschritt. Die Antwort Gottes kommt nicht immer sofort mit völliger Klarheit, aber die Überzeugung wächst von Tag zu Tag. Das Herz, das fastet, ist eher bereit zu sagen: Hier bin ich, sende mich. Jesaja 6,8. Gott beruft nicht die Fähigen. Er befähigt die, die bereit sind zu gehorchen. Und wenn wir bereit sind, handelt er. Türen öffnen sich, Herzen beugen sich, Wunder geschehen. Nicht, weil wir etwas getan haben, um es zu verdienen, sondern weil wir uns an den richtigen Ort begeben haben, vor ihn. Die Demut schafft Raum dafür, dass der Himmel die Erde berührt. Und wenn das geschieht, verändert sich die Welt um uns. Herum. Ketten zerbrechen. Familien werden wiederhergestellt. Kranke werden geheilt. Verlorene finden den Weg. Auf diesem Weg geschieht etwas Außergewöhnliches. Wir hören auf, nur nach Wundern zu suchen und werden selbst zu Zeugen des Wunders. Unser Leben beginnt, die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Die Menschen sehen etwas in uns, nicht Perfektion, sondern Gegenwart. Die Gegenwart Gottes, die im Zerbrochenen wohnt, in dem, der sich hingibt, in dem, der mit Glauben fastet und betet. In den dunkelsten Momenten, wenn alles ausweglos erscheint, wirst du dich an diese Zeit erinnern. Du wirst wissen, dass derselbe Gott, der dich im Fasten getragen hat, dich auch am Tag des Kampfes führen wird. Er verändert sich nicht. Seine Treue bleibt gestern, heute und in Ewigkeit. Und diese Gewissheit wird dein Trost und deine Stärke sein. Das Herz, das während des Fastens von Gottes Gegenwart geformt wurde, beginnt ein Licht auszustrahlen, das nicht verborgen bleiben kann. Es ist wie eine Lampe, die auf einem Berg leuchtet. Sie erhellt nicht nur den, der sie trägt, sondern alle um ihn herum. Das Fasten macht uns empfindsamer für das Leiden anderer, aufmerksamer für die Schmerzen derer, die mit uns gehen. Wir beginnen, mit den Augen Christi zu sehen, mit seinem Herzen zu fühlen. Mitgefühl wird mehr als ein Gefühl, es wird zur Handlung. Dann hört Liebe auf, Theorie zu sein und wird zur Praxis. Diese Verwandlung ist nicht plötzlich, aber sie ist real. Die Früchte zeigen sich im Verhalten, in den Worten, in der Art, wie wir mit Herausforderungen umgehen. Wo früher Angst war, ist jetzt Frieden. Wo zuvor Zweifel herrschte, ist jetzt Glaube. Wo Stolz war, wächst jetzt Demut. Das Fasten offenbart die Wahrheit des Wortes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Galater 5, 22, 23. Es ist nicht nur eine Verhaltensänderung, sondern eine Erneuerung des Herzens. Und mit dieser Erneuerung entsteht auch ein neues Verständnis von Berufung. Wir beginnen zu erkennen, dass wir nicht nur berufen sind, gut zu leben, sondern für Gott zu leben. Alles dreht sich um seinen Willen. Unsere Pläne legen wir auf den Altar und fragen: Herr, was willst du, dass ich tue? Es ist ein tägliches Sich-Hingeben, ein ständiger Verzicht. Doch genau darin finden wir den wahren Sinn des Lebens. Zu leben, um den zu verherrlichen, der uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das Fasten weckt dieses Bewusstsein. Wir sind nicht zufällig hier. Jeder Atemzug hat einen Zweck. Jeder Schritt zählt. Und der Heilige Geist beginnt, uns klarer zu führen. Es geht nicht mehr darum, nach dem Sichtbaren zu leben, sondern im Ein, Glauben zu wandeln. Er zeigt uns Gelegenheiten, Menschen, die wir erreichen sollen, Entscheidungen, die wir treffen müssen. Die geistliche Sensibilität wächst und unser Gehorsam wird schneller. Wir hinterfragen weniger, wir vertrauen mehr. Und dieses Vertrauen wird mit klarer Führung belohnt. Wir lernen in diesem Prozess auch, in den Verheißungen Gottes zu ruhen. Das Fasten lehrt uns, geduldig zu warten, nicht auf halbem Weg aufzugeben. Oft kommt das Wunder nicht am ersten Tag. Manchmal kommt es auch nicht am siebten. Aber wer dem Herrn vertraut, bleibt standhaft. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewig bleibt. Psalm 125, 1. Diese Standhaftigkeit kommt nicht aus uns selbst, sondern vom Geist, der in uns wohnt. Und während wir standhaft bleiben, beginnt der Herr, seine Gnade reichlich auszugießen. Was vorher trocken war, beginnt zu blühen. Was tot war, lebt wieder. Familien werden wiederhergestellt, verletzte Herzen geheilt, zerbrochene Beziehungen finden Versöhnung. All das, weil sich jemand entschieden hat, sich hinzugeben, sich zu entleeren, vor Gott zu treten. Der Himmel antwortet auf das Flehen des Gerechten. Das Fasten wird so nicht nur zu einer geistlichen Praxis, sondern zu einem Lebensstil. Wir beginnen, bewusster zu leben, mit mehr Erkenntnis, mit mehr Liebe. Das Leben dreht sich nicht mehr um unseren Willen, sondern um das, was den Vater verherrlicht. Das bringt ein tiefes Gefühl von Erfüllung, weil wir verstehen, dass wir im Gehorsam wandeln. Und es gibt nichts Befriedigenderes, als zu wissen, dass wir Gottes Herz erfreuen. Auf dieser Reise beginnt der Herr, unsere Augen für alltägliche Wunder zu öffnen. Eine tröstende Umarmung, ein ermutigendes Wort, eine unerwartete Bewahrung, all das wird zu einem Zeichen seiner Gegenwart bei uns. Das Gewöhnliche wird außergewöhnlich, weil wir beginnen, alles mit den Augen des Glaubens zu sehen. Und das hält uns fest, auch wenn der Gegenwind stark wird. Die Kraft des Herrn wird in unserer Schwachheit vollkommen. Wenn wir fasten, erkennen wir unsere Grenzen an und schaffen Raum, damit sich Gottes Kraft offenbaren kann. Wie der Apostel Paulus sagte, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 2. Korinther 12,10. Das Fasten macht uns nicht stärker in uns selbst, sondern abhängiger von einer Kraft, die niemals versagt. Und wenn alles still erscheint, wenn die Antworten auf sich warten lassen, erinnere dich. Der Himmel schweigt nicht. Gott wirkt im Verborgenen. Er bereitet die Bühne vor, richtet die Einzelheiten aus, formt dein Herz. All das, damit du zur rechten Zeit zurückblicken und sagen kannst, es hat sich gelohnt. Jeder Verzicht, jedes Gebet, jede Träne, es hat sich gelohnt. Wenn Gott beginnt, in unserem Leben auf leise Weise zu wirken, ist es oft, weil er das tiefste Werk vollbringt. Das Fasten lehrt uns, diesem Schweigen zu vertrauen. In dieser Zeit lernen wir, im Glauben zu gehen und nicht nach dem, was wir sehen. Das Fehlen sichtbarer Zeichen bedeutet nicht, dass Gott nicht handelt. Im Gegenteil, es ist der Moment, in dem der Herr am präsentesten ist, in Bereichen wirkt, die niemand sieht, Wunden heilt, von denen wir nicht einmal wussten, dass sie offen sind, bittere Wurzeln herausreißt und Samen von Glauben, Geduld und Gehorsam pflanzt. In dieser Zeit wird unser Geist mit dem Himmel in Einklang gebracht. Der Wille Gottes wird zur Priorität und unser eigener Wille beginnt zu schwinden. Und das ist befreiend. Wir entdecken, dass wir nicht alles kontrollieren, nicht alles verstehen, nicht alles besitzen müssen. Wir entdecken, dass es genügt, im Zentrum von Gottes Willen zu sein, selbst wenn alles um uns herum etwas anderes sagt. Wie es geschrieben steht, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm, er wird es fügen. Psalm 37,5. Das Fasten führt uns an diesen Ort des vertrauensvollen Ruhens. Es gibt eine besondere Freude, die in diesem Prozess entsteht. Eine Freude, die nicht von Umständen abhängt. Es ist eine feste, tiefe Freude, die aus der Beziehung zu Gott kommt. Sie wird nicht durch schlechte Nachrichten erschüttert, nicht durch Enttäuschungen ausgelöscht. Es ist die Freude, die vom Heiligen Geist kommt, die uns in schwierigen Nächten stärkt, die unsere Zuversicht trägt, wenn die Tage zu lang erscheinen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nehemia 8,10. Und diese Stärke ist real. Und wenn wir so gestärkt werden, werden wir auch zu Säulen im Leben anderer. Was Gott während des Fastens in uns tut, ist nicht nur zu unserem eigenen Nutzen. Er verändert uns, damit wir Werkzeuge der Veränderung sein können. Unser Leben beginnt, die Gegenwart Gottes zu tragen. Und wo immer wir hingehen, bringen wir Trost, Hoffnung und Glauben. Nicht, weil wir alle Antworten haben, sondern weil wir den kennen, der selbst die Antwort ist. Das Fasten lehrt uns, mit größerer Tiefe zu beten. Unsere Worte hören auf, bloße Wiederholungen zu sein und werden zu einem Seufzen des Geistes. Wir beginnen, nicht nur für das zu beten, was wir wollen, sondern für das, was Gottes Herz sich wünscht. Die Fürbitte wird intensiver und wir beginnen, die Lasten anderer mit Tränen und Glauben zu tragen. Wir wissen, dass es nicht wir selbst sind, sondern Christus in uns, der mächtig wirkt. Und diese Art des Gebets versetzt Berge, heilt alte Wunden und bereitet den Weg für große Wunder. An diesem Ort der Hingabe wird die Gegenwart Gottes spürbar. Es gibt Gebetsmomente, in denen alles um uns herum still wird und der Himmel scheint auf die Erde zu kommen. Wir spüren die sanfte Berührung des Vaters, die Gewissheit, dass wir geliebt, angenommen und umsorgt sind. und nichts ist vergleichbar. Damit kein Erfolg, kein Lob, kein Reichtum kann die Nähe zum Schöpfer ersetzen. Diese Gemeinschaft ist die größte Belohnung des Fastens. Während wir weitergehen, erkennen wir, dass wir gereinigt werden. Das Fasten wirkt wie ein Feuer, das alles Überflüssige verzehrt, alles, was Gott nicht gefällt. Es ist eine Zeit, in der er das Zuviel, die Lasten und Ablenkungen entfernt. Er reinigt den inneren Tempel, damit wir mit seiner Herrlichkeit erfüllt werden können. Wie David betete: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Psalm 51, 12. Diese Reinheit ist der Weg, um Gott in allem zu erkennen. Auch das Bewusstsein für die Ewigkeit wird lebendiger. Die Dinge dieser Welt verlieren ihren Glanz und wir beginnen, uns nach dem zu sehnen, was von oben ist. Der Himmel wird real. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit wird stärker und unser Weg auf dieser Erde bekommt eine neue Bedeutung. Wir sind nur auf der Durchreise, aber mit einem ewigen Ziel. Das Fasten hilft uns, uns daran zu erinnern, dass wir nicht nur für das Heute leben, sondern für das, was noch kommt. In den Zeiten des Fastens lernen wir auch, mehr zuzuhören und weniger zu sprechen. Der Heilige Geist führt uns in ehrfürchtige Stille, in der er selbst zu unserem Herzen spricht. Er offenbart Richtungen, korrigiert Wege, bringt Überzeugung. Sein Schweigen ist keine Abwesenheit, sondern Tiefe. Es ist der Moment, in dem er ohne Worte spricht und unser Geist versteht. Und je mehr wir hören, desto mehr wollen wir gehorchen. Denn wir haben gelernt, der beste Ort ist im Zentrum seines Willens. Und dann, wie bei einem neuen Morgen, beginnen wir, die Zeichen Gottes um uns herum zu erkennen. Menschen werden berührt, Gelegenheiten entstehen, Türen öffnen sich. Aber über allem steht der Friede. Ein Friede, der unser Herz bewahrt, auch wenn die Antworten noch ausstehen. Denn wir wissen, der Herr ist mit uns. Und wenn er da ist, ist alles unter Kontrolle. Er ist treu, das Werk zu vollenden, das er begonnen hat. Wenn der Herr beginnt, die Früchte des Fastens in unserem Leben zu offenbaren, ist die Veränderung unübersehbar. Nicht nur in uns, sondern auch in allem um uns herum. Es ist, als würde sich die Atmosphäre verändern. Unsere Worte tragen mehr Autorität, unsere Gesten mehr Mitgefühl und selbst die Stille ist plötzlich voller Bedeutung. Das Fasten führt uns dazu, Gottes Herrlichkeit sichtbar und unsichtbar zu tragen. Sichtbar in den Früchten, unsichtbar in einem Geist, der von Frieden und Gnade überfließt. Und es gibt keine größere Herrlichkeit als den Willen des Vaters. Zu tun. Wenn wir an diesem Ort der Intimität sind, wächst unsere geistliche Sensibilität. Wir beginnen, die Zeiten zu erkennen, die Stimme des Geistes in kleinen Dingen zu hören, Gottes Wirken in den Details zu sehen. Das Leben wird nicht mehr aus dem Impuls heraus gelebt, sondern vom geistlichen Unterscheidungsvermögen geleitet. Wie der Psalmist sagt: Lass mich den Weg deiner Vorschriften verstehen, so will ich über deine Wunder nachsinnen. Psalm 119, 27. Das Verständnis, das von Gott kommt, ist Licht auf unserem Weg. Das Fasten ist auch eine Möglichkeit, unsere Wünsche mit den Wünschen Gottes in Einklang zu bringen. Wenn wir uns entleeren, schaffen wir Raum, damit er seine Träume in unser Herz pflanzen kann. Das, was wir zuvor mit fleischlicher Intensität begehrten, verliert seinen Sinn und wir beginnen, das zu begehren, was ewig ist. Dieser Tausch ist befreiend, denn er nimmt uns die Last, dem Vergänglichen nachzujagen und lässt uns dem nachlaufen, was wirklich zählt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Matthäus 6, 33. Die Prioritäten verschieben sich. Und alles andere ordnet sich. Während wir auf diesem Weg bleiben, schenkt uns Gott Weisheit. Weisheit nicht nur zum Verstehen, sondern auch zur Umsetzung dessen, was wir verstehen. Weisheit im Umgang mit Menschen, zur Führung von Beziehungen, zur Bewältigung geistlicher Kämpfe. Das Fasten macht uns aufmerksam, umsichtig und weise im Reden. Es bewahrt uns vor vielen Fallen. Denn wer auf Gott hört, vermeidet viele Stolpersteine. Und mit dieser Weisheit beeinflussen wir die Menschen um uns herum. Gott beginnt, uns auf unerwartete Weise zu gebrauchen. Das richtige Wort zur richtigen Zeit, ein stilles Gebet für jemanden, der kurz davor war aufzugeben, eine Haltung, die Christus widerspiegelt, ganz ohne große Worte. All das ist Frucht der Verwandlung, die beginnt, wenn wir unsere Tage dem Herrn weihen. Es geht nicht darum, Lärm zu machen, sondern darum, die Gegenwart zu tragen. Und wo Gottes Gegenwart ist, geschehen Wunder. Viele suchen nach großen Wundern, doch das größte Wunder ist die tägliche Neugeburt. Ein verhärtetes Herz wird wieder empfindsam. Jemand, der in der Finsternis lebte, beginnt, im Licht zu gehen. Frei zu werden von Sünden, die uns jahrelang gefangen hielten, das ist das Werk des Geistes. Und das wird möglich, wenn das Fasten mit Aufrichtigkeit, Glauben und Gehorsam geschieht. Das Wunder, das der Herr tun will, beginnt in uns. Wir lernen auch, dass das Fasten kein Ende ist, sondern ein Anfang. Es ist die Vorbereitung auf das, was kommen wird. Der Herr rüstet uns im Verborgenen aus, um uns öffentlich zu gebrauchen. Er arbeitet an unserem inneren Fundament, damit wir das Gewicht der kommenden Herrlichkeit tragen können. Die Zeit des Fastens ist eine Zeit des Fundaments. Dort stärkt Gott die Säulen, damit das Gebäude unseres geistlichen Lebens wachsen kann, ohne einzustürzen. Und selbst wenn die Antworten sich noch nicht so zeigen, wie wir es erwartet haben, wissen wir bereits, dass wir verwandelt wurden. Die Art, wie wir die Welt sehen, wie wir mit Schmerzen umgehen, wie wir Herausforderungen begegnen, all das verändert sich. Denn wir gehen nicht mehr allein. Wir gehen mit der Gewissheit, dass der Heilige Geist in uns wohnt und uns treu leitet. Und das gibt uns Zuversicht, allem entgegenzutreten, was kommt. Es gibt eine Ruhe, die nur der erlebt, der mit hingegebenem Herzen fastet. Eine Ruhe, die nicht vom Ende der Wüste abhängt, sondern von der Gewissheit, dass der Herr mit uns ist. Das Fasten zeigt uns, dass das Manna immer noch vom Himmel fällt, dass die Wolke immer noch führt, dass der Fels immer noch Wasser spendet. Gott ist immer noch Gott und er genügt. Das ist die Wahrheit, die uns trägt. Und mit dieser Gewissheit können wir jeden Tag mit erneuerter Hoffnung leben. Im Wissen, dass der Gott, der uns berufen hat, treu ist und uns bis zum Ende führen wird. Dass seine Pläne größer sind als unsere. Dass sein Wille gut, vollkommen und angenehm ist. Und dass alles zum Besten dient für die, die ihn lieben. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn wir fasten, verzichten wir nicht nur auf Nahrung, sondern wir stimmen auch unser geistliches Gehör feiner, um die Stimme des Heiligen Geistes klar zu hören. Die Sensibilität, die in dieser Atmosphäre der Hingabe entsteht, führt uns zu einem schnelleren, leichteren und sichereren Gehorsam. Der Geist spricht im Detail. Er leitet uns bei Entscheidungen, bewahrt uns vor Fallen, treibt uns zum Handeln an in Momenten, die wir sonst übersehen würden. Dieser Gehorsam, selbst in kleinen Gesten, ebnet den Weg für Wunder, die wir nicht erklären können, die aber unsere Reise verändern. Es ist entscheidend zu verstehen, dass das Fasten eine Einladung ist, nicht aus dem Bauchgefühl oder aus Emotionen herauszuleben, sondern unter der Führung des Geistes. Oft führt er uns zu unerwarteten Veränderungen, dazu, denen zu vergeben, die uns verletzt haben, oder Pläne aufzugeben, die sicher schienen. Das Wunder beginnt in diesem Fall mit der Entscheidung zu hören und zu gehorchen. Die Bibel zeigt uns das in der Apostelgeschichte, als die Apostel während des Fastens und Betens eine klare Anweisung erhielten, wen sie aussenden sollten. Wenn wir dieser Stimme gehorchen, verlassen wir die menschliche Kontrolle und betreten den Boden des Übernatürlichen. Neben der geistlichen Sensibilität bringt uns das Fasten auch an einen Ort tiefer Reue. Die Gegenwart Gottes beleuchtet Bereiche in unserer Seele, die vorher im Verborgenen lagen. Stolz, Unvergebenheit, Unreinheit, verletzende Worte, all das tritt vor unseren geistlichen Augen zutage. Und in dieser Konfrontation bekommen wir die Gelegenheit, uns von der Schuld und der Last zu befreien, die uns daran hindert, frei zu gehen. Wie geschrieben steht, wer seine Vergehen verheimlicht, wird kein Glück haben. Wer sie aber bekennt und aufgibt, der wird Barmherzigkeit finden. Sprüche 28,13. Diese Reinigung ist nicht nur emotional, sie ist geistlich. Wenn das Herz gereinigt ist, kann der Geist frei wirken. Das Fasten wird zu fruchtbarem Boden, auf dem die Gnade wirksam wird. Reue bedeutet nicht nur, das Falsche zu erkennen, sondern sich bewusst zu entscheiden, nicht mehr dorthin zurückzukehren. Und wenn der Herr ein zerbrochenes Herz sieht, neigt er sich uns zu. In dieser Atmosphäre bewegt sich der Himmel. Und das Unmögliche beginnt Gestalt anzunehmen. Doch es reicht nicht aus, zu fasten und dabei passiv zu warten. Der Glaube muss lebendig sein, pulsieren und auch im Schweigen mit Hoffnung reagieren. Die Erwartung ist die Kraft, die den Geist wach hält. Das Fasten lehrt uns, zu vertrauen. Auch wenn die Ergebnisse noch nicht sichtbar sind, wissen wir, dass Gott wirkt. Er handelt im Verborgenen und bereitet alles zur rechten Zeit vor. Auch Jesus, als er vom Geist in die Wüste geführt wurde, blieb standhaft, selbst nach 40 Tagen ohne sichtbare Antwort, weil er wusste, dass die Treue des Vaters nicht von den Umständen abhängt. Es ist dieser aktive Glaube, der die Atmosphäre verändert. Es ist nicht der Glaube, der Beweise verlangt, sondern der, der glaubt, bevor er sieht. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11, 6. Und dieser Glaube zeigt sich in Worten, die aufbauen, in Gedanken, die mit der Verheißung übereinstimmen, in Handlungen, die Überzeugung ausstrahlen. Wir warten nicht zufällig. Wir warten im Glauben. Im Glauben, der das Wunder schon im Herzen erwartet. Bevor es mit den Augen sichtbar wird. Gleichzeitig darf das Fasten uns nicht in einen spirituellen Kokon zurückziehen. Es muss praktische Früchte bringen. Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist unfruchtbar. Deshalb ist es entscheidend, dass wir während des Fastens unsere Augen für die Bedürfnisse um uns herum öffnen. Den Bedürftigen helfen, den Betrübten beistehen, dem Leidenden die Hand reichen. All das erfreut das Herz Gottes. Ist nicht das ein Fasten, wie ich es liebe, dass du ungerechte Fesseln löst und dein Brot mit dem Hungrigen teilst? Jesaja 58, 6, 7. Die gelebte Barmherzigkeit macht das Fasten zu einem lebendigen Gottesdienst. Wenn wir uns in Mitgefühl bewegen, antwortet der Himmel mit Kraft. Das Gebet wird wirksamer, die Gegenwart Gottes wird greifbarer und Wunder werden Teil unseres Alltags. Fasten ohne zu lieben. Fasten ohne zu vergeben. Fasten ohne zu dienen. All das entleert das Fasten seines eigentlichen Sinns. Wahre Hingabe bringt Veränderung und Veränderung bringt Wirkung. Unser Ruf ist also ein vollständiges Fasten, Körper, Seele und Geist dem Vater hingegeben. Ein lebendiger Glaube, ein sensibler Gehorsam, ein zerbrochenes Herz und ausgestreckte Hände. In diesem Umfeld geschehen Wunder. Nicht als Ergebnis menschlicher Anstrengung, sondern als Frucht völliger Hingabe. Und wenn wir uns an diesen Ort begeben, werden wir nicht nur Wunder sehen. Wir werden ein Teil von ihnen sein. Das Fasten, wenn es in seiner Fülle gelebt wird, isoliert uns nicht in einer egoistischen Suche nach Segen, sondern verbindet uns mit dem ewigen Plan Gottes. In dieser freiwilligen Hingabe erkennen wir, dass das Wunder nicht nur das ist, was wir erbitten, sondern das, was wir werden. Das Fasten verwandelt uns in Kanäle Gottes. Und das beginnt mit der Sensibilität für seine Stimme. Wenn wir Raum für den Heiligen Geist schaffen, lehrt er uns, jeden Schritt, jedes Wort, jedes Schweigen zu erkennen. Er lehrt uns, Nein zur Eile und Ja zur Führung zu sagen. Und dieser Gehorsam ist der Boden, auf dem Wunder wachsen. Gott sucht aufmerksame Kinder. Nicht nur eilige Bittsteller. Der Geist spricht zum Herzen dessen, der mit Ehrfurcht fastet. Er korrigiert Wege, stellt Entscheidungen in Frage und führt zu Schritten des Glaubens. Manchmal bittet er um Stille, manchmal um eine unerwartete Handlung. Doch immer, immer führt er näher an das Herz des Vaters. Und diese Nähe ist das wahre Wunder. Klar zu hören, mit Vertrauen zu gehorchen und mit Überzeugung zu gehen. Die Tiefe des Fastens bringt das Verborgene ans Licht. Versteckte Sünden, vergrabene Verletzungen, korrumpierte Motive. Alles tritt hervor im Angesicht der Heiligkeit Gottes. Und es gibt keinen besseren Ort, um diese Wunden zu heilen, als in der Gegenwart des Vaters. Aufrichtige Reue ist wie ein Schlüssel, der verschlossene Türen öffnet. Ein zerknirschtes Herz erhält Zugang zur göttlichen Gnade. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er rettet die, die zerschlagenen Geistes sind. Psalm 34, 18. Brüder, diese Reue ist kein Akt der Scham, sondern der Befreiung. Wenn wir bekennen, werden wir gereinigt. Wenn wir uns hingeben, werden wir wiederhergestellt. Die Leichtigkeit, die wir empfinden, kommt nicht von der Abwesenheit von Problemen, sondern aus der Gewissheit, dass wir innerlich gereinigt wurden. Und ein gereinigtes Herz ist ein Boden, bereit, Verheißungen zu empfangen. Gott verachtet nicht den, der sich vor ihm demütigt. Im Gegenteil, er kommt ihm nahe und richtet ihn auf. Inmitten dieser Hingabe gibt es ein Element, das niemals fehlen darf: Erwartung. Der Glaube, der Gottes Herz bewegt, ist nicht passiv, sondern aktiv. Fasten ist kein leeres Ritual, es ist eine Vorbereitung auf die Herrlichkeit. Auch wenn wir nichts spüren, auch wenn der Himmel verschlossen scheint, die Erwartung hält unseren Geist lebendig. Das Wort gibt uns kraftvolle Beispiele dafür. Elia betete nach einem langen Fasten 7-mal, bevor er den Regen sah. Aber er hatte bereits erklärt: Ich höre schon das Rauschen eines starken Regens. 1. Könige 18,41. Er glaubte, bevor er sah. Diese Art von Glauben trägt das wahre Fasten. Wir warten nicht aus Zufall. Wir warten, weil wir wissen, an wen wir glauben. Die Erwartung ist der Duft des Glaubens. Sie hält uns im Gebet, führt uns immer wieder zurück zum Wort und lässt uns weitermachen, selbst wenn noch keine Zeichen sichtbar sind. Gott ehrt diese Haltung. Er antwortet dem Herzen, das mit Vertrauen wartet, das mit Hoffnung fastet, das mit Ziel dient, und der Dienst ist ein wesentlicher Teil dieses Prozesses. Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist wie eine Flamme ohne Wärme. Gott hat uns nicht zu einem egoistischen Fasten berufen, sondern zu einem Fasten, das die Welt um uns herum verändert. Es ist Zeit, aus dem Mittelpunkt zu treten und auf die zu schauen, die am Rand stehen. Gib dem Hungrigen zu essen, kleide den, der friert, höre dem Einsamen zu. Das ist die Art von Fasten, die den Himmel berührt. Es geht nicht nur darum, dass du Wunder siehst. Es geht darum, dass du selbst ein Wunder im Leben eines anderen wirst. Die gelebte Liebe ist der Beweis geistlicher Reife. Fasten schärft unser Mitgefühl. Es öffnet unsere Augen für Bedürfnisse, die wir zuvor übersehen haben. Es verwandelt gelebte Theologie im Verborgenen in sichtbares Handeln im Alltag. Wenn wir fasten und helfen, beten und dienen, suchen und teilen, spiegeln wir den Charakter Christi selbst wider. All das, Sensibilität, Reue, Glaube und Handeln, ist Teil eines einzigen Weges, der Weg der Intimität mit Gott. Und je weiter wir auf diesem Weg gehen, desto mehr hören Wunder auf, nur punktuelle Antworten zu sein. Sie werden zu einem Lebensstil. Nicht Wunder, die beeindrucken, sondern die verwandeln. Nicht nur das Außergewöhnliche, sondern auch das Einfache, das heilig wird. Die tägliche Fürsorge, der Friede im Chaos, die Kraft in der Erschöpfung, die Hoffnung, die nicht stirbt. Die Wunder werden geschehen. Nicht nur Wunder, die das Äußere verändern, sondern Wunder, die das Innere verwandeln. Denn das größte Wunder ist, von Gott berührt zu werden und nie wieder derselbe zu sein.